Siebentes Kapitel. Die Lesen von Schalkmar. Am linken Flussufer, wo der Stadthauptmann immer noch zögert, hat der Kutscher Kumar den Teppich ausgebreitet, die mitgebrachte Bank darauf gestellt und nachdem er sich durch kräftiges Schütteln noch überzeugt hat, dass sie feststeht, ruft er: Setzen Sie sich, Wohin Wassiljewitsch, sie steht fest. Prochontsev geht schnell auf die Bank zu, rüttelt sie erst noch einmal eigenhändig und setzt sich erst, nachdem er sich genügend überzeugt hat, dass sie tatsächlich ganz fest steht. Kaum hat der Herr sich gesetzt, so packt Kumar ihn von hinten an den Schultern. Und seine Frau, welche die Schüssel nebst Bastwisch und Badetuch auf den Teppich gestellt hat, beginnt den kriegerischen Stadtgewaltigen auszukleiden. Erst nimmt sie ihm die Kalotte ab, dann die gestrickte Unterjacke, die Pantoffeln und die Socken, legt hierauf ihre Handflächen vorsichtig an die Türenrippen des Rittmeisters und bleibt so unbeweglich stehen, den Kopf etwas seitwärts gebogen. »Nun, Felicie, geht es schon? Kann ich schon reiten?« fragt Prochontsev. »Nein, Wohin Wassiljewitsch, noch schlägt der Puls«, antwortete Felizata. »Na, wenn er noch schlägt, muss man warten. Aber du kannst hineinhupfen, Kumar.« »Ich tu's auch gleich.« »Hupf nur, Bruder, hupf. Schwimm einmal herum und komm dann wieder raus. Dann wird geritten.« »Wenn ich dann nur nicht zu schlüpfrig bin, Wohin Wassiljewitsch, dann fallen sie wieder runter, wie neulich.« »Nein, nein, ich fall schon nicht.« Kumar wirft hinter dem Rücken seines Herrn stehend das Hemd ab und stürzt sich mit einem mächtigen Anlauf ins Wasser, wo er alsbald gewaltig mit den Armen zu arbeiten beginnt. »Famos schwimmt dein Kumar«, sagt Prochontsev. »Ausgezeichnet«, entgegnet die Frau, welche sich anscheinend nicht im geringsten geniert und auch keinen der Badenden durch ihre Anwesenheit stört. Felizata, eine frühere Leibeigene Prochontsevs, ist seit langem gewohnt, ihren kränklichen Herrn zu bedienen. Und bei dieser Beschäftigung gibt es für sie keinen Geschlechtsunterschied. Inzwischen ist Kumar rund um den Stein geschwommen, auf dem die Badenden sitzen, und wieder aus dem Wasser gekrochen und steht nun, den gekrümmten Rücken einem Herrn zugewendet, vor der Bank. Wohin Wassiljewitsch klettert auf den Rücken, umfasst den Hals des Kutschers mit beiden Armen und reitet ins Wasser hinein. Der Rittmeister macht es fast immer so, denn er liebt es nicht, barfuß auf den scharfen Kies zu gehen. Kaum hat jedoch das Wasser die Achselhöhlen Kumars erreicht, so bleibt er stehen und meldet, nun seien keine Steine mehr da, denn er fühle reinen Sand unter seinen Sohlen. Wohin Wassiljewitsch klettert von seinem Ross hinunter und legt sich auf die Schwimmblasen. Auch heute war der Vorgang derselbe. Der dürre Stadtgewaltige legt sich hin. Kumar gibt ihm einen tüchtigen Stoß und beide schwimmen nach dem Steine, den sie beide erklettern. Dieser nicht sehr große Stein, dessen über dem Wasser aufragende glatte, runde Fläche einen Durchmesser von etwa 2 Fuß haben mag, bietet 5 Personen Unterkunft, von denen 4, Prochontsev, Bisonski, der Arzt und Abchiller, sich an den Rand gesetzt haben, sodass sie einander den Rücken zukehren, während Kumar mitten in dem engen Viereck steht, das eben diese Rücken bilden, und seinem Herrn den Kopf wäscht. Es wird eifrig diskutiert. Bisonski erzählt unter beständigem Zucken seiner schiefen Nase, dass gestern Abend in der Dämmerung irgendwo unterhalb der Brücke im Schilf sich 2 Schwäne niedergelassen und nachts, während es regnete, unausgesetzt geschrien hätten. »Wenn die Schwäne schreien, so verkünden sie irgendjemandes Ankunft«, meint Kumar, indem er den Kopf seines Herrn eifrig mit Seife einreibt. »Nein, das verheißt bloß einen schönen Tag«, wendet Bisonski ein. »Wer sollte auch zu uns kommen?«, mischt sich der Arzt ins Gespräch. »Wir leben ja hier wie die reinen Waldteufel. In 100 Jahren passiert hier nichts Neues.« »Was soll uns auch das Neue?«, sagt Bisonski. »Wir haben ja alles. Das Wetter ist schön. Wir sitzen gemütlich auf unserem Stein und keiner verübelt es uns. Käme aber ein neuer Mensch hier, so nehme er vielleicht Anstoß. Es gäbe ein Gerede und...« »Ein Gerede? Warum sitzen Sie so nackig da?«, unterbricht den Kumar ungeniert. »Was ist das für ein Stadthauptmann, der sich von einem Frauenzimmer waschen lässt?«, wirft der Arzt ein. Ja, das ist wahr, ruft der Rittmeister und schaut sich beunruhigt um. Komar bläst sich in den Schnurrbart, lächelt und sagt leise, und dann wird's heißen, was hat der Polizeichef auf dem Komar ins Wasser zu reiten? Halt's Maul, Komar! Auch das wird Fragen veranlassen, sagt wieder der sanfte Bisonski und seufzt, indem er fortfährt. Und jetzt sitzen wir hier ohne alle Neuigkeiten, wie im Paradiese. Selber sind wir nackt, aber wir sehen alle Schönheit der Welt. Wir sehen den Wald, sehen die Berge, sehen die Tempel Gottes, das Wasser, das Grün der Wiesen. Dort im Uferschilf piepen die jungen Entlein. Vor uns im Wasser spielt das Völklein der kleinen Fische so fröhlich. Groß ist deine Güte, o Herr! Die letzten Worte hatte Bisonsk mit erhobener Stimme gesprochen. Sie hallten weit über den Fluss hin, wurden von den Hügeln zurückgeworfen und klangen dann noch ein drittes Mal, etwas dumpfer, von dem flachen Ufer wieder. Bisonsky horcht auf, steckt den Zeigefinger über seinem kahlen Kopfe zum Himmel empor und sagt, »Dreimal antwortet dir die Güte des Herrn. Was kann es Schöneres geben, als in solchem Frieden zu leben und in ihm sein Dasein zu vollenden?« »Wahr, sehr wahr«, antwortet der Rittmeister mit einem Seufzer. »Da haben der Arzt und ich uns eine kleine Neuerung gestattet. Wir lobten dem Vanarva, eine Leiche auszukochen. Wozu hat das nicht geführt? Übrigens, Diakon, vergiss nicht, dass du versprochen hast, dem Vanarva die Knochen wegzunehmen.« »Warum sollte ich's vergessen? Ich bin kein Manichäer, den man 100-mal mahnen muss. Was ich versprochen habe, das halte ich auch.« »Hast du? Hast du's wirklich schon?« »Natürlich hab ich's.« »Du flunkerst, Diakon.« Apiller schweigt. »Warum redest du denn nicht? Erzähle doch, wie du ihm die Knochen weggenommen hast. Nun, was Teufel bist du denn heute so solide?« »Warum soll ich nicht solid sein, wenn meine Taille es mir gestattet?« erwidert Apiller selbstbewusst. »Ihr zwei, du und der Arzt, macht nur Dummheiten, und ich muss sie wieder gut machen.« »Na, da bin ich eben zum Vanarva ins Fenster hineingestiegen, hab die Knochen alle in einen Sack gesteckt.« »Nun, und dann, Apiller? Was dann, mein Lieber?« »Dann ging es ganz dumm.« »Ja, wie denn? So erzähl doch.« »Was soll ich erzählen, wo ich selber nichts weiß? Dann hat mir jemand die Knochen wieder weggestibitzt.« Prochontsev springt auf und schreit. »Was? Wieder gestohlen?« »Ja, soll ich sagen, gestohlen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich weiß nur, dass ich den ganzen Kram zu mir nach Haus brachte und ihn in meinen Karren schüttete, um heute mit zur Begräbnisstätte zu fahren. Aber ich morgens nachsehe, ist nichts mehr da, bis auf das kleine Schwänzchen hier.« Der Arzt bricht in ein lautes Gelächter aus. »Was lachst du?« fragt der Diakon geärgert. »Ein Schwänzchen ist übrig geblieben, sagst du?« Apiller wird böse. »Nun ja, in ein Schwänzchen«, erwidert er. »Oder was soll das sonst sein?« Der Diakon löst von dem Striegel einen menschlichen Fußknöchel, den er mit einem Endchen Bindfaden daran befestigt hatte, reicht ihn dem Arzt hin und sagt trocken, »Da sieh dir an, wenn du's mir nicht glaubst.« »Haben denn Menschen Schwänze?« »Dann nicht.« »Du hast also auch einen Schwanz?« »Ich?« fragt der Piller. »Ja, du.« Der Arzt lacht wieder aus vollem Halse. Der Diakon wird bleich und sagt, »Ihr mal, mein lieber Meister Quacksalber, scherzen kannst du, aber mit Maß, wenn ich bitten darf. Vergiss nicht, dass ich eine geistliche Person bin.« »Ne, schon recht. Sag mir erst, wo hast du deinen Astragalus?« Das unbekannte Wort Astragalus macht auf den Diakon einen verblüffenden Eindruck. Die Fachbezeichnung für das unschuldige, menschliche Sprungbein scheint ihm etwas äußerst Kränkendes. Er schüttelt den Kopf, stößt einen tiefen Seufzer aus und sagt langsam, »Ja, so niederträchtig hätte ich dich allerdings nicht gehalten.« »Ich? Niederträchtig?« »Jawohl. einer geistlichen Person mit derartigen dummen Fragen zu kommen, ist niederträchtig. Aber merk dir, deinen faulen Scherz mit dem Schanz habe ich dir nachgesehen. Aber jetzt nimm dich in Acht. Wie schrecklich. Ja, hab dich nur, ich meine es ernst. Eure Freigeisterei hinkt mir längst zum Hals heraus. Ja, ist denn das Freigeisterei, wenn man Astragalus sagt? Kusch, schreit der Diakon. Schafskopf, meint der Arzt achselzuckend. Kusch, donnert Abhilla und hebt drohend die Faust. Seine Augen funkeln grimmig. Ist das ein Esel? Kein vernünftiges Wort kann mit ihm reden. Was? Ein Esel bin ich? Man kann nicht mit mir reden. Warte. Ich bin euch kein sanfter Savelitsch. Runter in den Sumpf. Mit diesen Worten hat der Diakon die Leine seines Pferdes aus der rechten Hand in die linke genommen, packt den Arzt mit der rechten um den Leib und reißt ihn ins Wasser hinab. Sie tauchen unter, werden wieder sichtbar und verschwinden aufs Neue. Obgleich das Verhalten des Diakons deutlich verriet, dass er keineswegs die Absicht hatte, den Arzt zu ertränken, sondern nur etliche Male untertauchen wollte, er hielt auch, während sie so zappelten, immer nach dem Ufer zu, so versetzte das verzweifelte Gebrüll des Medikus die drei auf dem Steine und die im Ufer stehende Felizata doch in eine so unbeschreibliche Angst, dass auch sie ein lautes Geschrei erhoben, welches die ganze Umgegend alarmieren musste. So begann der Diakon Abhilla seinen Ausrottungskampf gegen die in Stargrot um sich greifende gemeingefährliche Freigeisterei. Und wir werden sehen, was für gewaltige Folgen dieser energische Anfang zeitigen sollte. Ende des 7. Kapitels, gelesen von Schalkmar.